Er hat 1946 seine erste Gattin, die Engländerin Edith, verloren. Er weiß auch, dass er in Italien eingreifen muss. Seine Südherzoge sind schon drauf und dran, ihre Macht in dem so verhängnisvoll lockenden Lande festzusetzen. Der Bayer und sein Neffe, der Schwabe, die nicht gut zueinander stehen, kämen in Krieg, wenn Italien Herzogssache bliebe. Schon hat Heinrich in Aquileia festen Fuß gefasst, Judolf ist kurz vor dem Vater über die Alpen gegangen. Da greift der König ein. Italien wird Reichssache. Der Kampf ist ein militärischer Spaziergang ohne Feldschlacht. Rasch in Pavia setzt sich Otto, seinem Vorbild Karl getreu, als König der Franken und Langobarden die Krone aufs Haupt. Bald kann der König auch fröhliche Hochzeit mit Adelheid halten. Berengar aber ist auf eine feste Burg geflüchtet. Da fallen die ersten Schatten. Erzbischof Siegfried von Mainz bringt aus Rom keinen günstigen Bescheid wegen der von Otto erbetenen Kaiserkrönung mit. Der König empfängt den Prälaten, dem er nicht recht zutraut, sein Bestes auf der Botschaftsreise getan zu haben, nicht gnädig. Auf einmal reist dieser nach Deutschland ab, mit ihm Judolf, des Königs Sohn. Der Schwabenherzog fürchtet nämlich, als Thronfolger zugunsten eines Nachkommens aus der neuen Ehe Ottos geopfert zu werden und sieht sich außerdem gegen den Herzog von Bayern, den er für einen Intriganten hält, im Einflusse bei dem Vater unterlegen. Da der Thronerbe und Herzog sichtlich grollend den Heereszug verlassen hat, kann auch Otto nicht bleiben. Er überlässt den weiteren Kampf gegen Berengar seinem Schwiegersohn Konrad. Da erscheint bedenklich bald, wie den König dünkt, Konrad mit Berengar vor dem Königspaar in Magdeburg und bittet um Bestätigung eines abgeschlossenen Vertrages, wonach Berengar Italien zurückerhält, allerdings unter deutscher Oberherrschaft. Erst nach 3 Tagen lässt der empörte Herrscher den Italiener zu sich. Er nimmt dann in Augsburg Berengars und seines Sohnes Huldigungseid entgegen, trennt aber von Italien die Marken Friaul, Verona und Istrien und gibt sie an Heinrich von Bayern. Hauptgewinner bei Ottos Italienzug ist also Heinrich, während Judolf tief entrüstet ist und Konrad, der sein Bestes getan zu haben, überzeugt ist, durch die für ihn demütigende Aufnahme Berengars gekränkt wird. Als nun vollends dem König durch Adelheid ein Sohn geboren wird, wächst das Misstrauen Judolfs gegen die Absichten seines von der Frau und Heinrich von Bayern beeinflussten Vaters hoch empor. Gegen Heinrich, damit aber auch gegen den König, bildet sich eine Verschwörung, die Judolfs Erbfolge sichern soll. Ein Anschlag auf den als Intriganten verhassten Oheim misslingt. Aber der König wird 953 bei einem Aufenthalt in Mainz von Konrad und Judolf umstellt, zu denen als Vermittler der Erzbischof von Mainz tritt. Er muss die Erbfolge des Sohnes bestätigen und ihm auf Kosten Heinrichs eine größere Machtfülle einräumen. Kaum nach Sachsen zurückgekehrt, widerruft indes der Vater die Zugeständnisse und verlangt von den Herzögen die Unterwerfung. Auf ihre Weigerung werden sie abgesetzt, der Mainzer seines Kanzleramtes enthoben. Der Bürgerkrieg ist da. Ein Teil des sächsischen Adels und der bayerische Adel erheben sich gegen den König. In dem bayerischen Pfalzgrafen Arnulf rebelliert das abgesetzte Herrscherhaus gegen den Ludolfinger Heinrich. Es erobert Regensburg. Diese Stadt und Mainz werden die Bollwerke der Erhebung. Mitten in diesem inneren Kampfe erscheinen 954 die Magyaren. Jede Partei beschuldigt nun die andere, sie gerufen zu haben. Aber Konrad bewirtet die Ungarn in Worms und gibt ihnen Führer für die Wege bis Utrecht. Der König hingegen führt seine Truppen gegen die Feinde. Er zeigt, dass ihm das Interesse des Reiches über die innere Fehde geht. Mit den Aufrührern, bei denen sich Reue einstellt, geht es fortan bergab. Konrad der Rote und der Erzbischof unterwerfen sich. Sie finden bei dem stets zur Verzeihung bereiten Otto wahrhaft königliche Gnade. Nach schweren Kämpfen um Regensburg unterwirft sich auch Judolf. Der Pfalzgraf fällt, aber Regensburg ergibt sich erst 955. Auf dem Reichstage von Augsburg werden Konrad und Ludolf wieder in Gnaden aufgenommen und bekommen ihre Eigengüter, aber nicht mehr ihre Herzogtümer zurück. In Lothringen waltet von da ab Bruno, der Bruder des Königs, der schon 953 zum Erzbischof von Köln erhoben. Schwaben aber verleiht er an Burchard, der die schöne Hartwig, Heinrich von Bayern Tochter, heiratet. Kaum ist die letzte Fackel des Bürgerkrieges ausgetreten, als sich die Magyaren melden, um die Ernte der deutschen Zwietracht für sich zu holen. Vor 4 Jahren ist Herzog Heinrich bis über die Theiß in ihr Land gedrungen, jetzt haben sie in raschem Stoß Bayern überflutet und prallen angeblich 100.000 Mann stark ins Schwabenland vor, dann Augsburg belagernd, das der tapfere Bischof Ulrich, ein Graf von Dillingen, verteidigt. Im letzten Augenblick naht Otto mit 8 Heerhaufen zu je 1.000 Mann, darunter 1.000 Böhmen Boleslavs. Alle anderen Kräfte stehen im Slawenkrieg, der seit dem Vorjahr wieder entbrannt ist. Die schweren deutschen Reiter siegen auf dem Lechfeld über die leichten Geschwader der Ungarn. In den Lech getrieben geht das feindliche Heer am 10. August 955 nahezu völlig zugrunde. Nur klägliche Reste erreichen die Heimat. Die Deutschen aber beseelt das Bewusstsein entscheidenden Sieges. Jedoch einer der Besten liegt auf der Wallstatt. Konrad, dessen Heldenmut in einem gefährlichen Augenblicke die Lage wiederhergestellt hat, ist durch einen magyarischen Pfeilschuss niedergestreckt worden. Die Ungarn-Gefahr ist endgültig gebannt. Die Deutschen gehen gegen die gefährlichen Dränger zum Angriff über. Es beginnen die tapferen Vorstöße der Bayern, die zunächst bis zur Traisen die alte karolingische Ostmark zurückerobern. Das neu gewonnene Land wird vom Bistum Passau unter Pilgrim, dann von einem Markgrafen Burchard betreut. Es bleibt aber ein nie mehr aufgeholtes Versäumnis, dass nicht zugleich im Anschluss an den Sieg auf dem Lechfelde die alte Ausdehnung der karolingischen Ostmark in die ungarische Tiefebene herein erreicht wird. Im Nordosten wurde unterdessen um einen gewaltigen Siegespreis gestritten. Ukrer, Liotizen und Abotriten, aber auch unzufriedene sächsische Adelige, unter ihnen Wichmann, der Bruder Hermann Billungs, stehen gegen den König. Dieser jedoch bricht sogleich von der Ungarnschlacht nach dem Norden auf und erzwingt im Oktober des gleichen Jahres, trotz der Ungunst des Geländes an der Raksar, das ist die Recknitz, die siegreiche Entscheidungsschlacht. Stoinev, der Führer der Wenden, fällt. Vor seinem auf einer Stange befestigten Haupte werden in unbarmherzigem Gericht 700 Gefangene enthauptet. Der Trotz der Gegner ist gebrochen. Markgraf Gero kann jetzt alles Land bis zur Oder in Besitz nehmen, weite Gebiete deutscher Besiedlung öffnend. Aber die Erfolge reifen noch weiter aus. Der Polenherzog leistet für sein Land bis zur Warte Tribut. Wir fühlen, wie Unendliches wir in unserer Geschichte versäumt haben, wenn wir bedenken, welches Siedlungsland bei planmäßiger Fortsetzung des Kampfes hätte erschlossen werden können, nachdem bereits in dieser Frühzeit so viel erstritten wurde. Eigentlich ist später nur noch Ostpreußen dazugewonnen worden. Die Züge nach Rom, bei denen unsere besten Kaiser die besten Jahre ihres Lebens vertan, erscheinen uns so als ein tragisches Schicksal, durch das unsere Zukunft fast verscherzt wurde.